Es spricht euer Diener Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, Pastor der Gemeinde Gozo y Paz in Tehuacán, Puebla, México. Ihr könnt unsere Homepage unter www.gozoepsilonpaz.mx besuchen. Dort könnt ihr Audios, Videos und Notizen finden und runterladen. Ihr dürft sie kopieren und sie weiter verschenken. Wir machen kein Geschäft aus Elohims, aus Gottes Wort. Die Predigt von heute heißt Sukkot, auch erkannt als der Festtag des Tabernakels oder das Laubenhüttenfest. In dieser Predigt gibt es viele Zitate aus der Bibel. Falls ihr noch nicht mit der Bibel zu schnell umgeht, bitte schreibt die Zitate auf. Wir gehen zum Genesis Kapitel 33, Vers 17. Gottes Wort sagt, und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinen Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot. Von diesem Festtag wird euch in Exodus Shemot berichtet. Kapitel 23, Vers 14. Gottes Wort sagt, dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Warum sagt der Herr dreimal im Jahr? Weil es drei besondere Feste unter anderen gibt. Pesach, Shavuot und Sukkot. Wir gehen zum Vayikra, Levitikus Kapitel 23, Verse 33 bis 44. Geheiligt ist Yahshua HaMashiach. Gottes Wort sagt, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herr Yahweh. 7 Tage lang. Am 1. Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Yahweh Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn Yahweh darbringen. Es ist eine Versammlung, keine Arbeit sollt ihr tun. Das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, um den Herrn Yahweh Feueropfer darzubringen. Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, ein jedes an seinem Tage. Abgesehen von den Schabbaten des Herrn und euren anderen Gaben und Gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn Yahweh gebt. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn Yahwehs halten. 7 Tage lang. Am 1. Tage ist Ruhetag. Und am 8. Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn Yahweh, eurem Gott, eurem Elohim, und soll das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei eurem Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in den Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr Yahweh, euer Gott, euer Elohim. Und Moshe tat den Israeliten die Feste des Herrn Yahweh kund. Wir gehen zum Deuteronomio Kapitel 16, Verse 13 bis 16. Meine Geschwister, ich möchte, dass ihr alle diese Zitate schauen. Gottes Wort sagt, das Laubhüttenfest soll's halten, 7 Tage lang, wenn du eingesammelt hast von deiner Tänne und von deiner Kälte, und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. 7 Tage sollst du dem Herrn Yahweh, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr Yahweh erwählen wird. Denn der Herr Yahweh, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn Yahweh, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr Yahweh erwählen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn Yahweh erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zugegeben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr Yahweh, dein Gott, gegeben hat. Also, das Signal ist, dass es ein Befehl ist. Wir müssen das Fest feiern und viel Freude haben. Keiner von uns muss mit leeren Händen kommen, auch wenn das Fest auf einen Schabbat fällt. Man tritt nicht die Tora über, da man weder kauft oder verkauft. Man bringt den Adon Yahweh Opfer dar. Also, wir werden weder kaufen noch verkaufen. Trotzdem müssen wir Opfer darbringen. Wir gehen zum Galater Kapitel 3, Vers 29. Wenn jemand sagt, Bene Israel zu sein, soll man Bene Israel von Kopf bis Fuß sein. Die Fremden müssen zum Abrahams Bund eintreten, damit sie an Pessach teilnehmen dürften. Gottes Wort sagt, gehört ihr aber Mashiach an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Ein Teil der Erbschaft der Verheißung ist der Bund, der Mila, die Beschneidung. Deswegen ist Abrahams Sohn Isaac der Erbe. Auch wenn Abraham Ismael beschnitten ließ, ist er nicht in dem Bund, nur Isaac. Wenn man sich Bene Israel nennt, sollte man es von Kopf bis zum Fuße Israelit sein. Andernfalls ist man kein Bene Israel. Also, man lebte während 7 Tage in Laubhütten, die mit Essen von Bäumen gemacht wurden. Das sagt die Tora. Heutzutage werden solche Hütte auf den Dächern der Häuser und Innenhöfe gebaut. Damals wurden die Hütten auf dem Hof des Tempels und auch auf die Straßen gebaut. Einige von uns haben schon darüber einen Film gesehen. Durch dieses Fest erinnert sich das Volk Israel, als die Vorfahren auf der Wüste lebten. In Levitikus Kapitel 23, Vers 43 haben wir schon gelesen, dass Yahweh das Volk aus Ägyptenland mit mächtiger und erstreckter Hand führte. Und er ließ die Israeliten in Hütten wohnen. Dieses Fest des Laubhüttenfest erinnert uns daran. Das Fest von Sukkot oder vom Laubhüttenfest wird auch als das Fest des Tabernakels genannt. Die Tora sagt, dass das Volk sich vor dem Herr Yahweh wegen des Schutzes des Volkes und wegen der Ernte der Früchte der Erde freuen musste. Ich predige jetzt von der Festen, damit, wenn ihr, meine lieben Geschwister, zum Sukkot kommt, wisst ihr, worum es geht. Bei uns werden zwei Tische am Eingang hingestellt. Und alles, was wir bringen, zum Beispiel Früchte aller Art, Getreide, Süßigkeiten und Honig, dahin stellen werden, wie in Yom Teruah, damit wir uns freuen und alles mit unseren Geschwistern teilen. Es ist ein Fest, in dem wir uns bei dem Herrn bedanken für die Befreiung von Ägypten, für die Versorgung unserer Vorfahren auf der Wüste, für den Schutz, den der Herr ihnen auf eine außergewöhnliche Weise durch die Wolke und durch das Feuer seines gesegneten Ruach HaKodesches, seinen Heiligen Geistes, gab. Dieses Fest wird gefeiert, wenn man die Ernte des Getreide, den Weizen und die Gerste in Israel erntet. Meine liebe Geschwister, wir werden bald dieses Fest feiern. Es wird keine Probe mehr sein. Es wird das echte Fest sein, wenn wir das Millennium mit Yahshua HaMashiach anfangen. Die Tora gibt uns eine Lehre, dass in jedem siebten Jahr während des ersten Tages des Festes die Tora gelesen wird. Ich möchte etwas sehr Wichtiges erklären. Wir sind keine Ausländer mehr. Ihr könnt aus Israel oder aus der Bene und sie von den Kindern der Gezwungenen aus dem Haus Israel sein. Aber auch wenn ihr keinen Tropf jüdisches oder israelitisches Blut hättet, wenn ihr ganz Ausländer wäret, werdet Israeliten, wenn ihr zum Fuß Yahshua HaMashiach kämet. Man wird eins mit Israel, das habe ich schon gepredigt. Und das befindet sich in Epheser Kapitel 2, Vers 12. Meine Geschwister, wir gehen zum Deuteronomium, Devarim Kapitel 31. Verehrt ist Yahshua HaMashiach. Dieses Fest ist sehr wichtig, weil wenn Yahshua HaMashiach kommt, er uns zeigen wird, wie man die Tora halten soll. Wir sind jetzt in einem Prozess, seine Tora zu lernen. Es gibt schöne Geschwister, die Yahshua HaMashiach lieben. Sie praktizieren keine Kabbala. Sie halten die Tora richtig. Und wir haben in dieser Gemeinde Gozo und Paz gesagt, dass wir nicht die Einzige und die Besten sind. Es gibt Geschwister, die in extrem Heiligkeit leben. Und auch so, keiner hält die Tora, wie es sein soll. Aber wenn Yahshua kommt, wird er uns Tora lehren. Devarim, Deuteronomium, Kapitel 31, Verse 10 bis 13. Gottes Wort sagt, und Moshe gebot ihnen und sprach, jeweils nach 7 Jahren, nur Zeit des Erlassjahrs, am Laufhüttenfest. Merkt ihr es? Es wird vom Jahr des Erlassen gesprochen. In das Schabbatjahr und in diesem Fall Juwel. Juwel in 2017. Amen? Versteht ihr? Ich lese weiter vor. Wenn ganz Israel kommt zu erscheinen vor dem Angesicht des Herrn Yahweh, deines Gottes, an der Stätte, die er erwählen wird, sollst du dies Gesetz vor ganze Israel ausrufen lassen. Von ihren Ohren versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und den Fremdlinge, der in deinen Städten lebt, damit sie es hören und lernen und den Herrn Yahweh, euren Gott, fürchten. Und alle Worte dieses Gesetzes halten und tun, und dass ihre Kinder, die es nicht kennen, es euch hören und lernen, den Herrn Yahweh, euren Gott, zu fürchten. Alle Tage, die ihr in dem Lande lebt, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Gestern habe ich von den Jubiläen gepredigt. wenn Yahshua HaMashiach kommt, wird er uns Torah lehren. Man wird die ganze Torah lernen. Für er ist Yahshua HaMashiach. Ich werde den neuen Bund, den Brit Hadasha, weiter predigen. Als ich von Johannan gepredigt habe, habe ich gesagt, dass nach der Gefangenschaft hat man die Zeremonie vom Wasser schütten über das Opfer als Symbol von Dankbarkeit wegen des Vorrats vom Wasser in der Wüste noch dazu gebracht. Also, das Volk schrie vor Yahweh nach Wasser und Moshe setzte sich für das Volk und das Volk hatte Wasser. Das ist, was während der Trübsal geschehen wird. Es wird kein Wasser geben. Das Volk wird den ewigen Vater nach Wasser schreien. Der ewige Vater hat weltweit auserwählten. Sie werden sich für das Volk einsetzen. Und der Herr Yahweh wird Wasser geben. Erhebt ist sein Name. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Wir gehen zum Jesaja, Jesajahu, Kapitel 12, Vers 3 bis 6. Gottes Wort sagt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen, Shua, Yahshua. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danke dem Herrn Yahweh, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun. Verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singe dem Herrn Yahweh, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige, der Kadosch Israels, ist groß bei dir. Sein Name ist Yahweh Zebaoth. Als ich von dem Brit Hadasha gepredigt habe, habe ich gesagt, dass unser Adon, Yahshua HaMashiach, Folgendes in dem Fest sagte. Wir gehen zum Johannes Kapitel 7, Johannan Kapitel 7, Vers 2. Gottes Wort sagt, es war aber nah das Laubhüttenfestes der Juden. Vergesst nicht, dass die Feste nicht den Jehudi, den Juden sind, sondern Yahweh. Und er gab uns, seinem Volk, seine Feste als Erbschaft. Gesegnet ist sein Name. In Vers 37 und 38 sagt, aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, das Fest war Sukkot, trat Yahshua auf und rief, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Sie haben sich für das Wasser bedankt, das der Adon dem Volk in der Wüste gab. Ich lese weiter vor. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Man muss merken, dass wir neu geboren sind, meine Geschwister. Ihr müsst beweisen, dass in euch der Ruach HaKodesh fließt. Die Leute müssen uns suchen. Sie müssen zu uns kommen, um das Wasser der Erlösung zu trinken. Baruch Hashem. Aber wenn ihr nicht betet, nicht fastet, ich habe schon lange her gesagt, dass man ist wie ein stinkende Pfütze. Es tut mir leid, die Redensart. Eine Pfütze voll mit Schmutz und Fliegen. Wer will aus solchem Wasser trinken? Aber wenn eine Person Heiligkeit ausstrahlt, kommen die Menschen zu euch, weil sie wissen, dass ihr Yahshua HaMashiach habt und sie werden euch nach der Torah fragen, meine Lieben. Jetzt versteht ihr, warum man auch nach der Torah fragt? Und das soll nicht sein, dass wir uns damit verherrlichen. Der einzige Groß ist Yahshua und die Herrlichkeit ist nur für ihn. In Johannes Kapitel 3, Vers 5 steht, Yeshua antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. In das Malchut HaShamayim, in das Reich Elohims. Er meint nicht die Tevila erkannt als Taufe. Nein, er meint das Wasser der Torah. Und die lebendige Torah ist Yeshua HaMashiach. In die Epoche von Yeshua HaMashiach wurde das Atrium des Tempels am ersten Tag des Festes von Sukkot beleuchtet. Wir gehen zum Johannes Kapitel 8, Vers 12. Gottes Wort sagt: Da redete Yeshua abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat er auch in dem Fest von Sukkot gesagt. Als ich das Brit Hadasha gepredigt habe, habe ich gesagt, dass man im Hof des Tempels mit Fackel um den Tempel herum tanzte. Jetzt sind wir der Tempel des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes. Wir sind der Tempel von Yeshua HaMashiach. Wir sind der Tempel von seinem Ruach HaKodesh. Und wir sind auch das Licht der Welt. Das hat Yeshua HaMashiach gesagt. Ihr seid jetzt das Licht der Welt. Also, man muss merken, dass wir das Licht haben. In dem Licht kann keine Finsternis geben. Wir gehen zu Epheser, Kapitel 2, Vers 12. Gottes Wort sagt, dass ihr zu jener Zeit ohne Mashiach wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes, der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott, ohne Elohim in der Welt. Also, wenn jemand zum Fuß der Gott, der Elohim von Israel kommt, wird er oder sie eins mit Israel konvertiert. Man ist nicht mehr Fremde der Bünde. Zwischen den Bünden ist die Brit Mila, die Beschneidung. Das ist der Bund, der Adon mit Abraham Abinu machte. Die Person, die zum Fuß Yahweh Zebaoth kam, sollte auch die Feste feiern. In der Tanach, in der Bibel, hier in Epheser sagt, dass wir ein Volk sind. Das Gesetz, von dem Shaul spricht, ist nicht die Torah. Ich werde Vers 13 vorlesen und ihn erklären. Gottes Wort sagt, jetzt aber in Mashiach Yeshua seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Mashiach Yeshuas. Vers 14. Denn er ist unsere Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Lebens hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Geboten. Er besitzt sich nicht auf die Tora und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Also, die Erklärung ist, dass er nicht über die Tora spricht. Er meint nicht die Tora von Yahweh, die fünf Bücher Moses, sondern das Gesetz des Menschen. Er sprach von den rabbinischen Geboten. Man hatte Gebote auf die Gebote Gottes hinzugefügt. Bitte schreibt es auf. Es bedeutet nicht, dass Yahweh, Yeshua, die Tora abgeschafft hat. Es ist nicht so. Das Fest von Sukkot war der Anfang des Baues des Mishkans, des Tempels, des Tabernakels auf der Wüste. Wir gehen zum Shemot, Exodus, Kapitel 25, Vers 9. Gottes Wort sagt, genau nach dem Bild, das ich dir von dem Mishkan, von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Der ewige Vater wollte, dass man ein Mishkan, ein Tempel machte. Warum? Ich möchte dieses sagen. Vor dieser Angabe, die der Herr Mose gab, gehen wir zum Exodus Kapitel 24, Verse 12 bis 18. Und der Herr Yahweh sprach zu Mose: Komm herab zu mir auf den Berg und bleib daselbst, dass ich dir gebe, die steinernen Tafel, Gesetz und Gebote, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Joshua und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Bitte, prägt euch das Wort Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn Yahweh ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tage, Shabbat, erging der Ruf des Herrn Yahwehs an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn Yahwehs war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Die Nummer 40 ist auch eine Nummer der Vollkommenheit bedeutet. Wir gehen zum Exodus, Schemot Kapitel 34, Verse 1 und 2. Gottes Wort sagt: Und der Herr Yahweh sprach zu Mose: Haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir trittst, auf dem Gipfel des Berges. Bitte, pass gut auf, Wolke, Berg, Wolken, Berg. Also, Yom Kippur, in den Versöhnungstag, warum zerbrach zuerst Mose die ersten Tafel und danach stieg er wieder, damit der Adon Yahweh ihm andere Tafel gab? Bitte, schreibt es auf. Yom Kippur ist der Versöhnungstag wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb. Wegen der Sünde des goldenen Kalbes, das jüdische Volk versteht, dass jedes Unglück, das zu ihnen kommen ist. Sie sagen Folgendes: Es sind nur Teilzahlung wegen der Sünde des goldenen Kalbes. Das sagen die Lehrer, die Mores der Tora. Also, zwischen Exodus Kapitel 24 und Exodus Kapitel 34 wird von der Sünde des goldenen Kalbes berichtet. Wir gehen zum Exodus Kapitel 34, Verse 27 und 28. Und der Herr Yahweh sprach zu Mose: Schreib diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und Israel einen Bund geschlossen. Also, der Bund wurde mit Israel beschlossen. Und jeder, der erlöst möchte, muss man zum Elohim, Gott von Israel, kommen. Und er war all da, bei dem Herrn Yahweh, 40 Tage und 40 Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafel die Worte des Bundes, die 10 Worte, die 10 Gebote, die wir dort mit dem ersten hebräischen Buchstaben symbolisiert haben. Bitte, ich möchte, dass ihr in eurem Häuser die ganzen Kapitel 35 und 36 von Exodus liest. Wir werden das Kapitel 36 von Verse 1 bis 7 lesen. Gottes Wort sagt. So sollen den Arbeiten Bezalel und Oholiab und alle Künstler dienen, der Herr Yahweh Weisheit und Verstand gegeben hat, zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen, zum Dienst des Heiligtums, ganz nach dem Gebot des Herrn Yahwehs. Und Moshe berief Bezalel und Hololiab und alle Künstler, denen der Herr Yahweh Weisheit ins Herz gegeben hat. Also, derjenige, der die Weisheit gibt, ist Yahweh. Der Mensch bekommt sie nicht, weil er klug ist. Nein, nur Yahweh gibt sie und auch der Ruach HaKodesh Yahwehs. Yahweh, Joshuas, ist auch, der das Herz des Menschen bewegt, damit man für das Werk des Adons Yahweh arbeitet. Falls jemand nicht in der Gemeinde kehren möchte, wird er es nicht machen. Auch wenn wir diese Person mit Gewalt bringen würden. Die Person ist keine Auserwählte. Nur die Auserwählten wissen wir von dem Werk von Yahweh. Und auch wir arbeiten für den Adon auf verschiedene Weise, damit der Name des ewigen Vaters weltweit verherrlicht wird und seine Tora auch weltweit erkannt wird. Baruch Hashem, Yahweh. Ich lese weiter vor. Alle, die sich freiwillig erboten, ans Werk zu gehen und es auszurichten, und sie empfingen von Mose alle Opfer, die Israeliten gebracht hatten, um die Arbeiten zum Dienst des Heiligtums auszuführen. Und man brachte auch weiterhin morgen freiwillige Gabe zu ihm. Da kamen alle Künstler, die am Werk des Heiligtums arbeiteten, ein jeder von der Arbeit, die er machte, und sprachen zu Mose: Das Volk bringt zu viel, mehr als zum Dienst dieses Werkes nötig ist, das der Herr Yahweh zu machen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durch Schlager rufen ließe. Niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Da brachte das Volk nicht mehr, denn es war genug gebracht worden zu allen Arbeiten, die zu machen waren. Und es war noch übrig geblieben. Verehrt ist der ewige Vater. Das soll in jeder Kehila, in jeder Gemeinde weltweit geschehen. Wenn das nicht in einer Kehila geschieht, es ist anzunehmen, dass die Kehila nicht in der Wiederherstellung ist. Der Ruach HaKodesh ist dort nicht. Der Ruach HaKodesh kann in einige Personen sein, aber nicht in allen. Damit man sieht, dass der Ruach HaKodesh in einer Person ist, muss es freiwillige Gabe geben, damit das Wort des ewigen Vaters in die ganze Welt gekannt wird. Baruch Hashem, Yahweh. Also, Elohim, Gott wollte Mitte seines Volkes wohnen. Ich möchte etwas erklären. Mose musste dem Volk sagen, bring keine Gaben mehr. Bring keine Gaben mehr. Es ist schon zu viel. Yahweh muss uns auch das Gleiche sagen. Gebt keine mehr. Ihr habt schon zu viel für mein Werk gegeben. Gebt keins mehr. Das Gleiche sollen wir aus Yahwehs Lippen hören. Ich habe vorher gesagt, dass Elohim wollte Mitte seines Volkes wohnen. Exodo, Shemot, Kapitel 25, Vers 8. Gottes Wort sagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Die richtige Übersetzung wäre, und sie sollen ein Mishkan, ein Heiligtum für mich machen, und ich werde Mitte ihnen wohnen. Dies ist die richtige Übersetzung aus Hebräisch. Falls ihr etwas anderes habt, es ist nicht richtig. Er wollte Mitte ihnen wohnen. in der Tora alles hat eine Ordnung. Er wollte mit ihnen wohnen. Jetzt ist er in uns. Wenn er in uns ist, gibt es einen Grund mehr zu geben. Der ewige Vater wollte mit ihnen wohnen. Bitte, hör gut zu, was ich erklären werde. Die Hochzeit wäre durchgeführt, aber wegen der Sünde des goldenen Kalbes wurde die Hochzeit nicht mehr durchgeführt. Der ewige Vater hätte in ihnen gewohnt, aber wegen der Sünde des goldenen Kalbes tat er es nicht mehr. Er wollte in ihnen wohnen. Und wenn die Hochzeit durchgeführt wäre, wäre fast die ganze Welt in die Hölle gegangen. Er machte den Bund nur mit Israel. Beachtlich, der ewige Vater ist gut. Seine Gnade, sein Rachamin ist für immer. In Epheser sagt, dass wir mit dem Ruach HaKodesh, mit dem Heiligen Geist, gestempelt werden. Ruach HaKodesh bedeutet das Atmen des Herrn. Yahweh ging mit ihnen, während sie auf der Wüste liefen. Wir gehen zum Exodus Kapitel 13. Also, er wollte mit ihnen wohnen und er ging mit ihnen, aber es war nicht in ihnen. Es ist nicht das Gleiche. Exodus Shemot Kapitel 13, Vers 21. Gottes Wort sagt, und der Herr Yahweh zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um ihnen zu leuchten, damit sie am Tag und Nacht wandern konnten. Verehrt ist Yahshua Mashiach. Ich habe gesagt, dass er jetzt in uns ist. Als Yahshua starb und auferstanden wurde, stempelt er uns mit seinem Ruach HaKodesh, mit dem Heiligen Geist. Wir gehen zum Exodus Shemot, Kapitel 29, Verse 44 und 45. Gottes Wort sagt, und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr Yahweh, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr Yahweh, ihr Gott. Wir gehen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 6, verehrt ist Yahshua HaMashiach. Gesegnet bist du, Abba Kadosh. Also, Kapitel 6, Vers 19 und 20. Ich möchte, dass ihr diese Verse gut sehen. Gottes Wort sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, des Ruach HaKodesh ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also, unsere Körper gehören Yahweh und nicht uns. Und sie werden vom Ruach HaKodesh regiert, wenn ihr Bene Israel seid. Dann eure Körper gehören Yahweh. Sie gehören euch nicht. Niemals gehörte uns unsere Leiben. Aber jetzt gehören wir Yahweh. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Also, ich kann mich selbst nicht mehr regieren. Ihr auch nicht. Yahshua HaMashiach ist in uns und er regiert unser Leben. Worauf bezieht sich in der Bibel, wenn es über die Wolken gesprochen wird? Die Wolken bedeuten die Gläubiger in Yahshua HaMashiach. Wir gehen zum Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Gottes Wort sagt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Von welchen Zeugen spricht er? Von der Bene Israel, Israels Kinder. Lass uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstreckt. Und lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Also, die Wolke oder Wolken bedeuten unter anderem die Gläubigen in Yahshua HaMashiach. Gestern haben wir über das Entrücken gesprochen. Das Entrücken wird nach dem großen Leid geschehen und nicht vorher, wie die christlichen Gemeinden es predigen. Ja, wir werden uns mit Yahshua HaMashiach in den Wolken treffen. Wir gehen zum Hiskalut, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7. Gottes Wort sagt, siehe, es kommt mit den Wolken, mit den Gläubigen, Halleluja, Halleluja. Er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen, alle Augen, und alle, die ihn durchs Wort haben, und es werden wehklagen, um seinen Willen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Also, Wolken bedeutet Gläubiger. Das Fest von Sukkot ist auch genannt das Fest der Freude, das Fest der Lichte. Also, das Fest bedeutet Nummer 1, die Vergebung. Nummer 2, mit Elohim laufen. Nummer 3, gehorsam sein. Und Nummer 4, große Freude. Das Fest von Sukkot ist von einer großen Freude. Letztes Jahr im Sukkot haben wir uns sehr erfreut. Es war ein Fest voll Freude. In Yom Kippur haben wir unsere Sünde bereut. Wir haben uns von ihnen getrennt. Wir laufen mit Elohim. Und wir gehorchen Yahshua HaMashiach. Also, wir freuen uns sehr. Aber jemand, der noch ein sündiges Leben führt, wird sich nicht erfreuen. Niemals. Jemand, der in Sünde ist, kann er sich niemals erfreuen. Ich habe in anderen Predigen gepredigt, dass wenn bei dem Ehebrecher klingelt, schlägt sein Herz sehr schnell. Ist es die Liebhaberin? Wenn das Telefon klingelt, möchte er zuerst zum Telefon gehen. Es kann sein, dass es die Liebhaberin ist und er hat Angst, dass seine Frau ans Telefon geht. Wenn jemand an die Tür klopft, ist es die Liebhaberin? Der Gottlose wird niemals in Frieden leben. Die Bibel, die Tanach sagt, es gibt keinen Frieden für den Gottloser. Uns, diejenigen, die nicht sündigen, haben wir Shalom. Wir haben Frieden. Falls es hier jemand gibt, der oder sie für das erste Mal seid, bereut eure Sünde und trennt euch von ihnen, und zwar schnell, da Yahshua bald kommen wird, und nur dann wird ihr in Shalom sein. Ihr werdet auch Frieden im Herz haben. Wenn wir im Hof, im Kreis tanzen, zeigen wir die Bruderschaft, die wir haben. Wenn wir an den Händen beim Tanzen halten, zeigen wir, dass wir Achim, Geschwister sind. Das Halten der Hände hat nicht mit Kabbala zu tun. Wir zeigen, dass es bei uns Einheit gibt. Wir lieben uns in Yahshua HaMashiach und wir werden mit dem gleichen Geist, dem Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes Yahshuas, gelehrt. Es zeigt die Unabhängigkeit von denen, die Elohims Kinder sind. Und wir werden in Sukkot kommen, um uns bei Yahshua HaMashiach wegen seines Schutzes zu bedanken. Bitte, hör gut zu. Die 70. Woche wird anfangen. An dem Tag von Sukkot werden wir kommen, um wir im Voraus bei ihm wegen seines Schutzes zu bedanken. Habt ihr es gehört? Halleluja! Wir werden uns wegen des Wassers, der Nahrung und des Daches bedanken. Wenn ihr gut merkt, der Bau der Sukka, der Hütte, ist nicht nur, weil der Ruach HaKodesh auf diese Idee gekommen ist. Nur so, nein. Es bedeutet, zu bedanken, weil wir in der Zeit der Trübsal ein Dach haben werden. Das ist etwas prophetisch und danach wird das Millennium kommen. Das wird das richtige Fest von Sukkot werden. Wir werden Wasser haben. Er hat seine Kinder in der Wüste nicht im Stich gelassen. Er hat ihnen Wasser gegeben. Halleluja! hat ihnen Nahrung gegeben. Halleluja. Hat ihnen Manna, und Wachtel gegeben. Wie teuer wäre eine Wachtel im Luxusrestaurant? Nur dort werden die Wachtel serviert. Das wäre sehr teuer. Der Adon hat das Volk so ernährt. Meine liebe Geschwister, wir werden zum Fest von Sukkot kommen, um uns für das Dach, für das Wasser, für die Nahrung und für seinen Schutz zu bedanken. Halleluja! Falls ihr noch nicht verstanden habt, was das Fest Sukkot bedeutet, hört dieses Audio 30 Mal, damit ihr wisst, warum ihr zum Fest kommen werdet. Falls ihr Fotos in der Sukkah machen wollt, macht es. Es ist ein Fest der Freude. Halleluja! Es ist kein Fest, in dem man sagt, naja, man baut so die Hütte, da unsere Vorfahren es so gemacht haben. Nein, nein, man muss das Fest erleben. Man muss den Moment erleben. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Meine Geschwister, die Sukkah, die Hütte, ist der Körper selbst. Das ist ein Mishkan. Ihr seht nicht Javier Palacios Elorio. Ihr seht den Körper von Javier Palacios Elorio. Aber Javier Palacios Elorio ist in diesem Mishkan, in diesem Körper. Ich sehe euch, aber ich sehe nicht den Bruder X oder die Schwester Epsilon. Nein, ich sehe eure Mishkans, eure Körper. Aber ihr seid ihr selbst nicht. Eure Innere ist, was es zählt. Ich habe gesagt, dass der Körper ist jetzt die Hütte und es ist eine vergängliche Wohnung. Also, in das Fest von Sukkot werden wir sehen, dass alles dies ist vergänglich. Eure Häuser, eure Autos, eure Körper, eure Wimper, eure Augen, von denen ihr zerprallt, sind vergänglich. Was es zählt, ist die Ewigkeit. Lob den Herrn, da er lebt, meine Geschwister. Meine Lieben, wir müssen es verstehen. Wir müssen es verstehen. Alles ist vergänglich. Es geht um Yahshua HaMashiach zu dienen. Es geht um unsere säkuläre Arbeit zu machen, um unsere Familie ernähren zu können. Aber es ist nicht, um uns groß zu fühlen. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, die Verherrlichung ist nur für dich. In den Psalm 47 sagt, schlag froh in die Hände. Halleluja! Der ewige Vater hat uns das ganze Jahr gesegnet. Als wir krank waren, hat er uns wieder unsere Körper, unser Mishkan gesund gemacht. Viele Geschwister mussten eine Operation bekommen. Jetzt seid ihr wieder gesund für die Herrlichkeit Yahshuas. Durch die Ärzte hat Yahshua eure Mishkans wieder gesund gemacht. Manchmal der Adon tut es nicht, auch wenn der beste Chirurg euch operiert hätte. Er ist der Einzige, der entscheidet über unsere Situation. Alle, die wieder gesund sind, dank dem Herrn, Yahweh Sebaot. Bruder, Schwester, hat uns auch Wasser und ein Dach gegeben. Wir werden zum Fest kommen, um uns mit dem ewigen Vater zu erfreuen. Also, wir brauchen nicht nur die physische Nahrung, sondern auch die besondere Nahrung. Yahshuas Wörter, wir gehen zum Matthäus Kapitel 6, Vers 11. Verehrt ist Yahshua HaMashiach. Das ist das Fest von Sukkot. Es geht nicht um die Hütte zu gehen, Fotos zu machen und so weiter. Manchmal fragt man sich, aber warum haben wir ein Foto gemacht? Man muss wissen, warum man zum Fest kommt. Halleluja! Matthäus Kapitel 6, Vers 11. Gottes Wort sagt, unser tägliches Brot gibt uns heute. Hat uns gesegnet. Ich sehe, dass ihr wohlgenährt seid. Also, meine Lieben, ihr könnt euch nicht beschweren. Ich auch nicht. Gestern habe ich sehr lecker zu Abend gegessen. Halleluja. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Gottes Wort sagt. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist auch in Devarim Kapitel 8, Vers 3. Wir gehen jetzt zum Johannes Kapitel 6. Es ist sehr schön, bevor wir den Schabbat endeten. Ich habe vor dem Altar gebetet und als ich seinen schönen Namen sah, sagte ich: Vater, deine Tora ist herrlich, deine Festen sind schön, es ist schön in Heiligkeit zu leben, nicht sündigen, Shalom in der Seele zu haben und zu wissen, dass wir zu dem neuen Jerusalem gehen werden. Auch zu wissen, dass wir zuerst 1000 Jahre mit Yahshua HaMashiach regieren werden. Alles das ist sehr schön. Nur die Unvernünftigen verachten das. Johannes Kapitel 6, Vers 23. Johannes Kapitel 6, Vers 33. Gottes Wort sagt: Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Vers 34. Da sprachen sie zu ihm: Herr, Adon, gib uns allezeit solches Brot. Vers 35. Yahshua aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Vorrat, Wasser, Essen, Nahrung, Wasser, Nahrung, das Fest von Sukkot, Baruch Hashem. Also, es ist die Reinigung und Purifikation, die das Wort Elohim bringt auf unser Leben. Wir gehen zum Epheser Kapitel 5. Hier gibt es eine schlechte Übersetzung. Vers 26. Gottes Wort sagt: Um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Aber wer? Seine Kehila. Also, in Vers 23 wird darüber gesprochen. Gemeinde. Das Wort Kirche, Iglesia, in Spanisch bedeutet Versammlung. Und die Versammlung kann von irgendwelcher Gruppe oder Sache sein. Zum Beispiel Betriebsversammlung, Vollversammlung und so weiter. Hier wird von einer Gemeinde, von heiligen Personen, Kadosh, von Leuten, die den ewigen Vater lieben, von Leuten, die die Tora halten. Also, das richtige Wort ist Kehila und nicht Iglesia oder Kirche. Iglesia ist für irgendwelche Versammlung, wie gesagt. Wir sind keine Versammlung. Wir sind die Kehila von Yahshua HaMashiach. Amen? Also, in Vers 23 steht: Um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Wasser, die Tora, es bezieht sich auf die Tora. Wir kommen auch uns zu bedanken für den Schutz gegen Hasatan. Matthäus Kapitel 6, Vers 13. Also, dieses Fest ist sehr wichtig. Deswegen, Yahweh hält es für eins zwischen den drei wichtigsten Festen. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Matthäus Kapitel 6, Vers 13. Gottes Wort sagt: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist, was ich in Hebräisch sage. Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er, der Adon Yahweh, beschützt uns. Wenn wir in Heiligkeit leben, beschützt er uns von dem Feind. Ihr werdet den ganzen Psalm 91 lesen. Dort befindet sich der Schutz, den Yahweh seinen Kindern gibt. Nur seinen Kindern. Er gibt niemanden mehr diesen Schutz. Elohim gibt uns alles, was wir brauchen. Wenn wir ihn suchen, schau mal ihr, die an Glauben mangeln, um den Schabbat zu halten. Elohim gibt uns alles, was wir brauchen, wenn wir ihn suchen. Uns fehlt nichts. Ich werde nochmal verreisen und ich bin sicher, dass mein Praxis am Donnerstag voll sein wird. Also, ich muss mich keine Sorge um das Brot machen. Erst suche ich das Himmelreich und alles andere kommt von selbst. Halleluja. Ich muss mich keine Sorge machen. Der Adon ist gut. Und nicht, weil wir alles verdient haben. Nein, nur weil er gut ist. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 6, Verse 31 bis 33. Gottes Wort sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Warum predige ich dieses, weil das Fest von Sukkot es darum geht, dass wir kommen werden, um uns bei dem Herrn für das Wasser, für die Nahrung, für das Dach und für den Schutz gegen den Teufel bedanken. Versteht ihr, meine Geschwister? Wie kann man sich nicht erfreuen? Halleluja! Ich lese weiter vor. Nachdem alle trachten, die Heiden. Hier sagt nicht die Bene Israel. Die Bene Israel machen sich darum keine Sorge. Egal, wann ich aus meiner Reise zurückkehre, werde ich Arbeit haben, weil der ewige Vater gut ist. Wegen seiner Gnade, Rahamin, wird er mir Arbeit geben. Er lässt uns nicht im Stich. Gesegnet ist sein Name. Meine Geschwister, wenn wir verstehen würden, wie gut Joshua ist, würden wir ihn 24 Stunden verehren. Er ist gut. Er ist gut. Er ist sehr gut. Er ist zu viel gut. Er ist extrem gut. Ich lese weiter vor. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Malchut HaShamayim und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Wir, die keine Heiden mehr sind, sondern Bene Israel, wir machen uns keine Sorge um die vergänglichen Sachen. Das Fest von Sukkot befindet sich in Levitikus Vers 23, Verse 40 und 41. Das habe ich schon vorher vorgelesen. Wir gehen zum Jesaja Kapitel 4. Damit ihr, meine lieben Geschwister, etwas Wichtiges versteht. Das, was ich predigen werde, ist sehr, sehr wichtig. Bitte, hör gut zu. Jesaja Kapitel 4, Verse 4 bis 6. Ich möchte, dass ihr alle diese Verse habt. Gottes Wort sagt, wenn der Herr Yahweh den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der Herr Yahweh über den ganzen Städte des Berges Zion und über ihren Versammlung eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zu Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Bitte, hör gut zu. Jesaja Kapitel 4, Vers 4 ist Yom Kippur. Schreibt es auf eure Bibel, sonst könnt ihr es vergessen. Und das kommt schon. Wenn der Adon Yahweh den Unflat der Tochter Zions abwaschen, das wird die Schlacht von Armageddon. Wir und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen. Nach dieser Schlacht alles wird wie ein See aus Blut. Durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird. Also, von Vers 5 bis 6 ist Sukkot. Schreibt es auch auf eure Bibel. Dann wird der Herr Yahweh über den ganzen Städte des Berges Zion und über ihren Versammlung eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Das ist Sukkot. Ich werde auch irgendwann über das Reich des Millenniums predigen. Und wir werden uns darüber erfreuen. Wir werden lernen, was in das Millennium geschehen wird. Was die Tanach, die Bibel sagt, die Tora und keine Erfindung des Menschen. Schreibe nur das Zitat in Deuteronomio Kapitel 16, Verse 13 bis 15, wird beschrieben, was der Herr von uns verlangt. Man bittet uns nicht, Yahweh, Yahshua sagt nicht bitte, erfreut euch. Wenn ihr wollt, erfreut euch. Nein, das ist ein Befehl, der in Deuteronomio Kapitel 16, Verse 13 bis 15 gesprochen wird. An jenem Tag werden wir uns erfreuen. Eine undankbare Person bedankt sich nicht für das Wasser, die Nahrung, das Dach und alles, was ihr Yahweh gegeben hat. Er hat ihr gesund gemacht, als sie krank war. Er hat ihr alles gegeben. Und diese Person kommt mit einem bitteren, teuflischen Gesicht, um zu Gott zu feiern. Es ist besser, dass sie nicht kommt. Es ist ein Befehl, dass wir uns erfreuen. Das ist ein Befehl, Baruch Hashem. Also, wenn ich euch sage, meine Lieben, alle, die hier sind, lächeln, aber nicht, weil ihr Heuchler seid, damit man weiß, dass ihr Bene Israel seid und ihr Yahweh dankbar seid. Diejenigen, die tanzen, diejenigen, die die neuen Geschwister hilfreich sein. Wir müssen zeigen, dass wir Freude haben. Es ist ein Befehl, dass wir Freude haben. Das ist keine Bitte. Der ewige Vater bittet um nichts. Der ewige Vater befiehlt uns. Aber wenn man Yahweh wirklich liebt, kommt man zur Gemeinde mit Freude. Und man erfreut sich. Halleluja! Wir sind vor Freude außer uns. Baruch Hashem, Yahweh. Wir gehen zu Königen Kapitel 8, Verse 27. Das, was wir lesen werden, koinzidierte auch mit einem Fest von Sukkot. Alles hat mit der Tora zu tun, meine Geschwister. Während der Widmung des Tempels machte der König Salomo diese Frage. Und es war genau in Sukkot. Gottes Wort sagt, aber sollte Gott wirklich auf Erde wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Was für eine schöne Frage, die der König Salomo aus Liebe machte. Im Fest von Sukkot wurde der Tempel in Jerusalem von König Salomo gewidmet. Lechastik in Hebräisch. Yahshua wurde Fleisch und wohnte in einem Mishkan, in einem Körper, unter uns. Wir gehen zum Johannes, Johannan Kapitel 1, Vers 14. Halleluja! Gottes Wort sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, er wohnte in einem Mishkan, in einem Körper. Hat es mit dem Tag, an dem Yahshua geboren wurde? Ich frage, in welchem Fest wurde Yahshua geboren? In Sukkot, Mishkan, Tabernakel. Der Tabernakel wurde auch in Sukkot auf der Wüste gebaut. Der Tempel wurde vom König Salomo in Sukkot gewidmet. Yahshua wurde in Sukkot geboren. Er kam zur Welt in ein Mishkan. Gesegnet ist sein Name. Alles stimmt über. Baruch Hashem. Was im Shemot als Wolke und Feuersäule beschrieben wird, ich habe gesagt, dass die Wolke bedeuten die Gläubiger. In diesem Fall im Schemot bedeutet die Wolke das Dach als Schutz während des Tages und die Feuersäule ist die Wärme, das Licht und der Schutz während der Nacht. Ich wiederhole, die Wolke, das Dach ist als Schutz während des Tages. Vergesst nicht, dass in das Millennium wird die Sonne 7-mal mehr scheinen. Deswegen sagt er, dass er einen Wolken stellen wird. Darüber werde ich das Thema des Millenniums sprechen. Es ist schön. Und die Feuersäule ist die Wärme, das Licht und der Schutz während der Nacht. Wir gehen zum ersten Brief der Korinther, Kapitel 10. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Verse 1 und 2. Gottes Wort sagt, ich will euch aber, lieber Bruder, Achim, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mosche getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. So hat der Adon es gewollt. Also, wenn ihr schon beschützt seid, sündigt nicht mehr. Bitte, tu es nicht. Ich sage euch, bitte, der Adon befiehlt es euch. Bald wird die 70. Woche vom Daniel anfangen und wir brauchen den Schutz. Bitte, kommt nicht auf dumme Gedanken, damit ihr sündigt. Wir müssen uns in Heiligkeit halten. Wir müssen auch nicht ein Millimeter von der Tora Jahwes weggehen. Sündig nicht weder mit den Augen noch mit den Füßen oder mit den Händen. Bleibt weg von der Sünde. Alle in Heiligkeit. Halleluja. Baruch Hashem. Es wird Leute geben, die während des großen Leids Reue empfinden werden. Der Adon wird seinen Schutz, seinen Mischkan, seine Erlösung ausbreiten. Diese sind es, die sehr spät Reue empfinden werden, wegen des Erbarmen, Rahamin des ewigen Vaters. Wir gehen zum Offenbarung, Kapitel 7, Verse 14 und 15. Gottes Wort sagt, und ich sprach zu ihm, mein Herr Yahweh, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Mischkan, Hütte, Tabernakel, Sukkot, meine Lieben, alles hat mit der Tora zu tun. Es wird neuen Himmel und neue Erde geben. Das werde ich in das Thema des Millenniums predigen. Wir gehen zum zweiten Brief Petrus, Kephas, Kapitel 1, Verse 13 und 14. Gottes Wort sagt, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Yahshua HaMashiach eröffnet hat. Hier Kephas wusste, dass er auch sterben sollte und seine Hütte verlassen musste. Der Mischkan, die Hütte von Moshe, war eine Wohnung. Wir gehen zu den Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 44. Gottes Wort sagt, es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mosche redete, dass er sie machen sollte, nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Also, Mischkan, Hütte, Tabernakel. Wir gehen zu den Hebräer, Kapitel 9, Verse 2 bis 8. Gottes Wort sagt, denn es war da aufgerichtet die Stiftshütte, der vordere Teil, worin der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote. Und er heißt das Heilige hinter dem zweiten Vorhang. Aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste der Kadosh Kadoshim Platz heißt, darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte. Verehr ist Yahshua HaMashiach und die Tafel des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Dass dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil des Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. In den anderen Teil aber ging nur einmal im Jahr. Erinnert euch daran, Yom Kippur. Allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Damit macht der Heilige Geist der Ruach HaKodesh deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. David, Abraham, Isaac, Jakob lebten in Hütten. Also, das ist auch diese Erinnerung in das Fest von Sukkot. Hebräer Kapitel 11, Verse 8 und 9. Gottes Wort sagt, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung. Wir gehen zu den Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 16. Ich habe so die Zitaten gebracht, wie die Taten geschehen wurden. Vers ist Yahshua HaMashiach. Gottes Wort sagt, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten. Also, das ist prophetisch. Zuerst wohnte David in Zelten und danach wohnte er in Jerusalem. Das Tabernakel ist die Wiederherstellung, die wir in diesen letzten, in diesen genauen Tagen leben. Yahshua ging in den Tempel, in das Fest von Sukkot hinein. Schreibe nur das Zitat. Johannan Kapitel 7, Vers 2 und Johannan 7, Verse 27 und 29. Yahshua ist der wahre Mishkan Elohims. Hebräer Kapitel 9, Vers 11. Gottes Wort sagt, Mashiach ist aber gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größeren und vollkommenere Stiftshütte, Tabernakel, Sukkot, die nicht mit Händen gemacht ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Verehr ist sein Name. Habt ihr es gelesen? Mashiach ist aber gekommen als ein hoher Priester. Er ist der hohe Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Er ist Elohim, er ist Gott. Also, nicht aus dieser Schöpfung. Verehr ist sein Name. In diesem Fest von Sukkot gedenken wir viele Sachen. Der Vorrat von Getreide, Wasser, Dach und so weiter. Und wir erinnern uns daran, dass wir nur Fremdlinge auf dieser Erde sind. Wir sind nur auf Durchreise. Wir haben ein Mishkan, eine Hütte, aber bald werden wir diese Hütte verlassen. Das wird geschehen, wenn die Hochzeit des Lammes durchgeführt wird. Die Hochzeit mit Yahshua HaMashiach. Wir gehen zu den Hebräer Kapitel 11, Vers 8. Wir haben es schon gelesen, aber ich möchte, dass ihr es tiefer betrachtet. Gottes Wort sagt, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Wir haben schon unser Erbe genommen. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Ihr wisst schon, wohin ihr geht. Ich weiß, wohin ich gehe. Abraham zog aus, da er einen riesigen Glauben hatte. Vers 9. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Bitte, hör gut zu. Diese Erde gehört Joshua, aber unser Erbe ist das neue Jerusalem. Wir sind nur auf Durchreise. Also, vergöttert nicht eure Körper, eure Autos, eure Häuser. Alle diese Sachen sind vergänglich. Was zählt, ist das ewige Leben. Halleluja. Baruch Hashem. Also, in Jeremias, er beklagte sich, dass die Ernte kam und dass sie nicht erlöst wurde. Damit wird das Fest von Sukkot gemeint. Bitte, pass gut auf. Es kann nicht sein, dass das Fest von Sukkot vorbeigeht und ihr noch verloren seid. Tut Buße, jetzt. Rettet euch. Es ist die Zeit, es zu tun. Wir gehen zum Jeremia Kapitel 8. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Jeremia sprach von dem Fest von Sukkot. Sukkot war zu Ende gegangen. Ich habe die Tora in 2006 angefangen zu lehren. Wir sind schon Sukkot 2006, 7, 8 und jetzt 2013 gefeiert. Seid ihr wirklich erlöst? Hat es einen Wandel in eurem Leben gegeben? Habt ihr geistlich gewachsen oder seid ihr die gleichen von immer? Meine Lieben, seid ihr die gleichen Rebellischen von vorher? Meckert ihr von allem? Geben ihr noch keine Früchte für Yahshua HaMashiach? Jeremia weinte, er beklagte sich, er war erlöst, aber er beklagte sich um das Volk. Jetzt, die Kadosh, beklagen wir uns um das Volk, das noch nicht erlöst ist. Einige von euch haben 4 Jahre oder noch länger von Torah gehört. Und es gibt noch keinen Wandel in eurem Leben. Ihr seid die gleichen. Ihr geht anderen auf die Nerven. Ihr habt auch gar nichts verändert. Es muss einen Wandel geben. Tut Buße. Jeremia Kapitel 8, Vers 20. Gottes Wort sagt, die Ernte ist vergangen. Der Sommer ist dahin. Und uns ist keine Hilfe gekommen. Enorm, nicht wahr? Das solltet ihr nicht sagen. Ändert euch. Lasst euer sündiges Leben weg. Wenn ihr Buße getan habt und ihr neu geboren seid, Baruch Hashem. Wenn nicht, tut Buße. Jetzt. Später wird es zu spät sein. Wegen der Gefangenschaft in Babylonien hat man keine Sukkot gefeiert. Danach fing man wieder Sukkot wegen 5 Gründe zu feiern, sozusagen. Die Leute halten nur Torah, wenn sie die Gefahr sehen kommen. Also, Mazel Tov, ich gratuliere euch, diejenigen, die sich zum Abrahams Bund wegen Liebe geschlossen haben und nicht, weil sie Angst vor der großen Trübsal habt. Wegen Liebe habt ihr auf eure Aufgaben in der Gemeinde aufgepasst. Jetzt, dass andere wissen, dass die große Trübsal kommt, fast weinen sie und sie tanzen nicht. Ich spreche nicht nur von einer Person, sondern von vielen. Man sollte euch disziplinieren, weil ihr stur, töricht und unvernünftig wart. Ihr habt nicht genug Öl in euren Lampen. Und wenn Joshua kommt, was werdet ihr tun? seht ihr, die Feste und die Tora bedeuten mehr, als was wir uns vorgestellt haben. Die Leute fangen die Tora anzuhalten, als sie aus der Gefangenschaft zurückkehrten. Sie haben es schnell gemacht und hielten alle Feste. Wir gehen zum Esra. Meine Lieben, halten die Festen jetzt. Hält die Feste und nicht irgendwann. Gelobt ist Yahshua HaMashiach. Habt ihr alle Kapitel 3? Es ist wichtig, dass ihr mir folgt. Esra Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Gottes Wort sagt, und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Also sie kamen aus der Gefangenschaft zurück und sie wollten nicht mehr zur Gefangenschaft zurückkehren. Wir wollen nicht, dass Hashem Yahweh uns wieder bestraft. Und wie ein Mann versammelte sich, sozusagen. Und es machten sich auf Jeshua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht, im Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her und seinen früheren Städte, denn es war Furcht über sie gekommen. Vor den Völkern des Landes, merkt ihr es? Und opferten dem Herr Yahweh Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar, alle Tage nach der Zahl, wie sich es gebührt und jeder Tag es erforderte. Warum haben sie das Fest gefeiert? Aus Angst. Also, ihr, die keine Feste verpasst habt, es getan wegen Liebe zum ewigen Vater. Mazel Tov. Warum haben es das Fest gefeiert? Aus Angst. Also, ihr, die keine Feste verpasst habt, habt ihr es getan, wegen Liebe zum ewigen Vater. Mazel Tov, ich gratuliere euch. Ihr, die die Feste wegen Angst halten werdet, segnet und behütet euch der ewige Vater, und dass er seine Gnade über euch ausbreitet, weil er gut ist. Halleluja, Halleluja, meine Lieben. Wir machen nicht die Sachen, weil wir Angst haben, sondern weil wir den Herrn lieben. Bitte, lasst eure römische, eure griechische Mentalität weg. Warum bezahlt ihr eure Rechnungen am letzten Tag? Warum begehen alle immer am letzten Tag? Wenn ich etwas bezahlen muss, muss ich es am ersten oder zweiten Tag machen. Warum am letzten Tag? Warum? Man muss die alte Mentalität weglassen. Versteht ihr? Man sollte nicht zuletzt alles erledigen. Elohim hat uns als Kopf und nicht als Schwanz gestellt. Er hat uns als Beispiel vor den Völkern gestellt. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Also, entferne das Wort Furcht aus eurem Mund. Wir sind nicht mehr in der Gefangenschaft des Teufels. Wir gehen zum Sacharja Kapitel 14. Viele haben sich lustig gemacht. Nicht ihr, weil ihr zu den Festen kommt. Viele sagen, nein, das ist für die Juden. Und so weiter. Sie sind verrückt. Ich habe schon in andere Themen gepredigt, dass derjenige, der die Feste nicht feiert, wird eine Plage bekommen. Yahweh wird diese Person in das Millennium vernichten. Er wird die Sünde in das Millennium nicht erlauben. Sacharja Kapitel 14, Vers 16. Gottes Wort sagt, und alle, die übrig geblieben sind, von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herr Yahweh Zebaoth. Und um das Laubhutten fest zu halten. Vers 17. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Yahweh Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Vers 18. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der Herr Yahweh alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubenhüttenfest zu halten. Vers 20. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden. Also, es war nicht nur für die Juden, sondern auch für alle Heiden. Ist es richtig? Ist es klar? Dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Herrlichkeit dem Herr Yahshua HaMashiach, dass ihr gehorsam seid. Man schüttete Blut und Wasser für die Sünde der Sünden. Das ist nicht mehr für uns logisch. Das Blut gab der Mashiach. Johannan Kapitel 19, Vers 34. Aus seiner Flanke kam Wasser heraus. Ich möchte, dass wir alle zusammen Philipper lesen. Wie schade, dass unsere Taten aus Angst gemacht werden. Wie schade, sie werden nicht aus Liebe gemacht. Wie schade, ihr, dass die Feste wegen Liebe gefeiert habt. Mazel Tov, ich gratuliere euch. Meine Geschwister, ihr, die alle Wunde habt, Mazel Tov. Ihr habt es wegen Liebe und nicht wegen Angst getan. Mazel Tov. Das hatte Saul geschrieben, während er im Gefängnis war. Philipper Kapitel 4, Vers 4. Gottes Wort sagt, freut euch in dem Herrn, Yahweh, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Nochmal. Freut euch in den Herr Yahweh, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Nochmal, freut euch in dem Herr Yahweh, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ihr, die gehorsam waren. Ihr, die zu den Festen gekommen sind. Ihr, die Wunde haben. Ihr, die den ewigen Vater wegen Liebe vertraut haben. Lob ihn, da er lebt. Halleluja!